Perlen vor die Säulen, einen KZ-Perlenberg für die Schweine faul. Denkst du wirklich, ich verliere vor dir mein Gesicht? Ich hab dir eine Hälfte von mir selbst zu dir geschenkt, die dich, so wie ich, im Alltag unterstützt. Doch du bist eine verdammte Riesenenttäuschung. Ich nenne nicht viele Bruder oder Bro. Der innere Kreis wird von mir so geschätzt, als wären wir blutsverwandt. Es liegt nun eindeutig auf der Hand, dass man falsche Spiele mit mir versucht zu spielen. Doch ich bin der Teufel in Person. Keiner spielt das Spiel mit mir, egal ob du mein Handeln nachvollziehen kannst. In der Öffentlichkeit wurde sich positioniert und ich schließe mich dem einfach an. Genau, was hast du getan? Du bist für mich einfach nur unloyal. Du willst warten, bis das Gras über die Sache wächst. Doch genau das Gras wächst über deinem Kopf. Viele Stunden, viele Tage war ich für dich da. Doch du enttäuschst mich mit den Dingen, die du hast getan. Ich würde gerne wissen, was du dir dabei so denkst. Ein Phänomen, dass du es wieder mal nicht selbst erkennst. Ich reich dir meine Hand und schenk dir dann noch meine Zeit. Doch deine Dankbarkeit ist wie ein Schuss tief in das Bein. Eine Verletzung am Fuß und du schickst ihn dann weg. Ist das dein Herz? Weißt du, was das bedeutet? Auf dem Schlachtfeld einen verletzten Kameraden zurückzulassen ist ein No-Go. Meine Musik braucht keine Promo, denn ich vergecke Hörner und ich verfluche nun deins für immer allein. Wirst du nun merken, was es heißt, mich als Freund zu verlieren? Du willst warten, bis das Gras über die Sache wächst. Doch genau das Gras wächst über deinem Kopf. Viele Stunden, viele Tage war ich für dich da. Doch du enttäuschst mich mit den Dingen, die du hast getan. Ich bin ein Herr, ein Krieger mit Ehre und Stolz. Du weißt nicht mehr, wie du dich rechtfertigen sollst. Doch es hätte nur die Überwindung gekostet, die Sache im Friedlichen einfach zu klären. Du lässt meine Brüder mit Verletzung ins Land ziehen, belügst mich mit dem Konsum von Speed. Du zeigst mir auf ganzer Linie, was dir an unserer Freundschaft so liegt. Point of no return ist langsam überschritten, keine Rückkehr, die es für dich von ihm mehr gibt. Ich spiele auf Sieg und die Menschen, sie sind blind in dem Handeln, doch ihre Taten, sie sagen mir mehr als ihre verdammten Worte. Du willst warten, bis das Gras über die Sache wächst. Doch genau das Gras wächst über deinem Kopf. Viele Stunden, viele Tage war ich für dich da. Doch du enttäuschst mich mit den Dingen, die du hast getan. Dämon, Dämon tritt in Erscheinung. Dämon, Dämon, ein weiteres Schaf. Dämon, Dämon, es wird nun verurteilt. Dämon, Dämon, in den ewigen Schlaf. Dämon, am Fuße des Berges, Dämon, Dämon, Perlen vor Säulen, Dämon, Dämon, Sophienstraße, Dämon, Dämon, brennende Asche, brennende Asche, brennende Asche, brennende Asche. Die Flammen der Schwerter und diese Schilder der Verteidigung von der Vereinigung der Krieger des Kodex der Bruderschaft. Schadest du einem schadest du allen.